NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute mit der Sonnabendstory. Der Tod des Rassuniti. Hans Päth schließt eine Geschichte von José María Arguedas. Als am 30. Dezember des vergangenen Jahres der peruanische Kongress sein Motto für das Jahr 2011 verkündete, Gedenken ans 100. Jubiläum der U-Boot-Flotte, gab es zumindest in Literaturkreisen sehr kritische Reaktionen. Denn am 18. Januar jährte sich auch der 100. Geburtstag des Schriftstellers José María Arguedas, dem Großmittler zwischen der indigenen und der europäisch geprägten Kultur Perus. Namhafte Schriftsteller wie der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hatten sich zugunsten eines Arguedas-Gedenkjahres ausgesprochen, ohne Erfolg. José María Arguedas war unter Indios aufgewachsen und hatte ihre gesellschaftliche Ächtung am eigenen Leib erfahren. Er kannte aber nicht nur die Diskriminierungen, sondern auch die großen Traditionen, Bräuche, Riten und Feste. Als Anthropologe kümmerte er sich wissenschaftlich um die Geschichte der peruanischen Ureinwohner. Als Schriftsteller beschäftigte er sich mit ihnen, mal in Erzählungen, mal in Romanform. Seine bekanntesten Romane heißen »Die tiefen Flüsse« und »Trink mein Blut, trink meine Tränen«. In der Erzählung »Der Tod des Rassuniti« erzählt José María Arguedas von einem großen Abschied, von der tiefen Verbundenheit zwischen Indios und Natur und von der symbolischen Macht des Kondors. Es liest Hans Pätsch. Er ruhte auf dem Fußboden auf einem Lager von Schaffellen. Eine Rinderhaut hing vom Dachbalken herab. Der Raum hatte nur ein Fenster, nahe beim Giebel. Das volle Sonnenlicht flutete durch die Fensteröffnung, prallte gegen die Rinderhaut, deren Schatten sich neben dem Lager des Tänzers ausgebreitet hatte. Eine andere, dunkle, kompakte Schattenmasse, die des Zimmers selbst, füllte den Raum. Es war jedoch nicht ganz dunkel. Man konnte die Töpfe unterscheiden, die Kartoffelsäcke, die Bündel Schafwolle und die Meerschweinchen, die ängstlich aus ihren Löchern hervorkamen und in die Stille schnupperten. Das Zimmer war groß für die Behausung eines Indios. Es hatte sogar einen Kornspeicher, einen Bodenraum, der eine Ecke des Zimmers überdachte. Eine Leiter lehnte gegen die Estrichbretter und das Sonnenlicht fiel auf die Leiter. Man konnte deutlich erkennen, wie einige große schwarze Ameisen auf den Sprossen herumkrabbelten. Das Holz strömte den Geruch frisch behauener Bäume aus. Mein Herz ist bereit. Die Welt weiß Bescheid. Ich höre das Rauschen des Ewigen. Ich bin bereit, murmelte der Tänzer Rassuniti. Mühsam stemmte er sich hoch und erreichte den großen leeren Sack, in dem er seine Tanzgewänder aufbewahrte und die Stahlscheren, sein Instrument beim Tanz. Er zog den Handschuh über und begann auf dem Instrument zu spielen. Erschrocken flatterten die Vögel hoch, die sich friedlich auf dem Mollebaum gelaust hatten, draußen in dem kleinen Hof. Die Frau des Tänzers und seine beiden Töchter, die auf der Veranda Mais auskörnten, wunderten sich. »Mutter, hörst du's? Ist das der Vater? Oder kommt die Melodie aus dem Inneren der Berge?«, fragte die Ältere. »Es ist dein Vater«, antwortete die Mutter. Das Instrument ertönte in raschem Rhythmus. Die drei Frauen eilten zur Tür. Rassuniti kleidete sich an. Ja, er zog gerade die Jacke an, die mit kleinen Spiegeln besetzt war. »Mein Gemahl, nimmst du Abschied?«, fragte die Frau respektvoll von der Türschwelle aus. Zitternd beobachteten ihn die beiden Mädchen. »Das Herz hat's mir geboten, Frau. Man soll Durucha und Don Pascual rufen. Die beiden sollen gehen.« Die Mädchen rannten davon. Die Frau näherte sich ihrem Mann. »Gut, der Berggott Vamani hat gesprochen«, sagte der Mann. »Du hast es nicht vernehmen können, er spricht in meiner Brust. Halte mich fest, damit ich die Hosen anziehen kann. Wo steht die Sonne? Ist sie schon weit über den Mittag hinaus?« Sie ist schon viel weiter. Sie scheint ins Zimmer. Da ist sie. Auf dem Feuerstreifen der Sonne, der ins Zimmer schoss, spazierten ein paar schwarze Fliegen. Selbst die blaue Chiririnka-Fliege hat sich verspätet. Sie kommt kurz vor dem Tode. Wenn sie bei mir sein wird, werden wir ihr Summen nicht hören, auch wenn sie noch so laut brummt, denn dann werde ich tanzen. Er zog die Hosen aus Samt an, lehnte sich dabei gegen die Leiter und hielt sich an den Schultern seiner Frau fest. Dann zog er die Tanzschuhe über. Er legte die Tapabala, den bunten Schurz, an, setzte den hohen konischen Hut auf. Die Tapabala war mit Goldfäden durchwirkt. Auf der langen Schleppe glitzerten zwischen bestickten Bandstreifen Spiegelchen in Sternform. Nach hinten über die Schultern des Tänzers hing vom Kopfputz herab ein Büschel bunter Bänder. Die Frau kniete vor dem Tänzer nieder, umarmte seine Füße. Er hatte jetzt alle Attribute seiner heiligen Würde angelegt. Ein weißes Tuch verdeckte halb seine Stirn. Die blaue Seide der Jacke, die kleinen Spiegel, der rote Stoff seiner Hose glühten in den brennenden Strahlen der Sonne, die wie Blitze hineinschnitten in den Schatten der erbärmlichen Hütte des Indios Pedro Juan Caire, des großen Tänzers Rasun Yiti. Stets hatte man ihn mit Ehrfurcht auf allen Festen der Dörfer rings im Umkreis erwartet. Er war das strahlende Licht jedes Festes. »Siehst du den Vamani über meinem Haupt?« fragte der Tänzer seine Frau. Sie hob den Kopf. »Ja, er ist da«, sagte sie. »Er sitzt ganz ruhig da.« »Welche Farbe hat er?« »Grau.« Der weiße Fleck auf seiner Schulter leuchtet. »So muss es sein. Ich werde Abschied nehmen.« »Geh nun und nimm die Maiskolben von der Veranda fort. Los, geh.« Die Frau gehorchte. In dem überdachten Raum vor der Haustür hingen Büschel von Maiskolben in verschiedenen Farbtönen von den Deckbalken herab. Weder der Schnee, noch der weiße Staub der Landstraßen, noch der Flusssand, noch der fröhliche Flug der Taubenschwärme zur Erntezeit, noch das Herz eines spielenden Kälbchens, nichts davon glich einem solchen Maisbündel in seiner Pracht. Die Frau nahm sie in feierlichem Zeremoniell ab. Nicht sehr weit entfernt hörte man den Lärm sich nähernder Menschen. Die beiden Mädchen kamen zurück. Eine von ihnen war auf dem Weg hingefallen, ihr Fuß blutete. Die Frauen säuberten die Galerie und gingen dann nach dem Vater sehen. Der hielt schon das rote Tuch in der linken Hand. Sein Antlitz, das halb von dem weißen Tuch verdeckt war, schien nicht mehr irdisch, hob sich ab von den verschiedenen Farben und Reflexen des Gewandes und des hohen Kopfputzes. Das Gesicht löste sich beinahe auf. Es war trübgelb, nicht blass, aber ganz erstarrt. Kaum mehr mit menschlichem Ausdruck. Nur seine Augen schienen tief in eine fremde Welt zu schauen, eingerahmt von den farbigen Prachtgewändern, den gespannten Muskeln. »Siehst du den Vamani über dem Haupt deines Vaters?« fragte die Frau die ältere Tochter. »Nein«, sagte das Mädchen. »Du hast noch nicht die Kraft, um ihn zu sehen. Er sitzt ganz ruhig. Er horcht nach den Himmeln. Er hockt auf dem Haupt deines Vaters. Ein Kondor. Im Tode vernimmt man alles, was man hat erdulden müssen, was man getanzt hat, was er noch wird leiden müssen. Hörst du das galoppierende Pferd des Patron?« »Ja, ich höre es«, antwortete der Tänzer, obwohl das Mädchen mit ganz leiser Stimme gesprochen hatte. »Ja, ich höre. Ich höre auch die Stimme dessen, den die Hufe des Pferdes zertreten haben, die Schweinerei, die dich bespritzte. Ich höre auch das Wachsen unseres Gottes, der die Augen jenes Pferdes verschlingen wird. Die Augen des Patronen nicht. Ohne das Pferd ist er ja doch nur wie Kot eines Lammes. Der Tänzer fing wieder an, auf den Scheren zu spielen. Unter dem lastenden Schatten des Raumes klang die feine Stimme des Stahls tief und voll. Der Vamani sagt mir, sie kommen. Hörst du, Tochter? Das Instrument wird nicht von den Fingern deines Vaters gespielt. Der Vamani lässt es erklingen. Dein Vater gehorcht nur. Die beiden Scherenteile dieses Instrumentes sind nicht miteinander verbunden. Der Tänzer hängt sich die beiden Scherenhälften an die Finger und schüttelt sie. Jeder Tänzer kann mit diesem Instrument und seinen Fingern eine zarte Musik erklingen lassen. Vom feinen Rauschen des Wassers bis zum Feuergeknister, je nach Rhythmus, der Begleitung der anderen Musiker und nach dem Geist, der in dem Tänzer wirkt. Die Tänzer führen ihre Tänze einzeln oder in Gruppen auf. Die Leistung, die sie vollbringen, und die Glut ihrer Herzen, während sie die Figuren ausführen, hängen davon ab, wer auf ihrem Haupte sitzt. Und der Mut, der den Tänzer packt, während er tanzt, lässt ihn mit den Zähnen eiserne Stangen hochwerfen, lässt ihn den Körper mit Geißeln schlagen oder auf einem Seil hoch über den Menschen dahintänzeln, einem Seil, das an der Spitze eines Baumes oder an einem Kirchturm befestigt ist. Das Temperament eines Tänzers hängt von dem Geist ab, der in ihm wohnt. Der Geist eines Berges wie Vamani, einer Schlucht, deren Stille fast durchsichtig ist, einer Höhle, aus der goldene Stiere und feuerumwehte Gespenster steigen. Oder es ist der Geist des Wasserfalls eines Flusses, der sich von den Berggipfeln herabstürzt. Oder nur der eines Vogels, eines fliegenden Insekts, das die Gefühle abgründiger Tiefen, der Bäume, der Ameisen kennt. Und das nächtliche Geheimnis. Jene fluchbeladenen, seltsamen Flügeltiere wie der Hakakeyo, der Chusek oder jenes schwarze Insekt mit den roten Flügeln, das man Sankt Georg nennt und das Taranteln verschlingt. Rasunjiti war unter der Vaterschaft eines Vamani, eines hohen Berges, mit ewigem Schnee. Dieser Vamani hatte einen Geist entsandt, einen grauen Kondor, dessen weiße Flügel zitterten. Lurucha, der Harfenspieler des Tänzers, war bereits eingetroffen und spielte auf seinem Instrument. Bald kam auch Don Pasqual, der Geiger. Lurucha führte im Spiel. Mit seinem metallenen Fingerschutz ließ er die Kupfersaiten aufklingen. Ebenso die Darmsaiten. Es war, als entlocke er den Saiten stöhnende Blutstropfen bei den melancholischen Rhythmen, die auch zu jenen Tänzen gehören. Zwischen den Musikern schritt ein junger Mann, Atok Saiku genannt, der Schüler des Rasunjiti. Auch er trug das Tanzgewand, aber er spielte nicht das Scherininstrument. Er schritt mit gesenktem Kopf daher. Ein weinender Tänzer? Ja. Aber seine Tränen quollen im Herzen. Alle bemerkten es. Rasunjiti lebte in einem Dorf, das aus ungefähr 20 Familien bestand. Die größeren Ortschaften waren alle ein paar Meilen entfernt. Den Musikern folgte eine kleine Menschengruppe. »Siehst du den Vamani, Lurucha?« fragte der Tänzer aus dem Dunkel des Raums heraus. »Ja, ich sehe ihn. Es ist deine Stunde.« »Atok Saiku, siehst du ihn?« Der Bursche blieb auf der Türschwelle stehen und betrachtete den Kopf des Tänzers. »Ja, ich sehe etwas mit den Flügeln schlagen.« Ich sehe es nicht deutlich, Vater. Mit den Flügeln schlagen? Ja, Meister. Es ist gut, junger Atoxaiku. Ich spüre schon das Messer in der Brust. Spielt, rief er dem Harfenspieler zu. Lurucha fing zu spielen an, mit dem Tanz, der jedes Fest einleitet, dem Yaikui. Dann wechselte er sofort über zu Sisenina, dem Tanz, der Feuer der Ameisen heißt. Rasunjiti tanzte taumelnd. Die kleine Zuschauerschar betrat die Hütte. Die Musikanten und der Schüler hoben sich gegen das helle Sonnenlicht ab. Rasunjiti tanzte dort, wo der Saum des Sonnenlichtes sich im Schatten auflöste. Die Beine schmerzten ihn. Er tanzte gelassen, beinahe teilnahmslos. Beim Sisinjinga wurden seine Füße lebhafter. »Der Vamani schlägt wild mit den Flügeln! Er schlägt mit den Flügeln!« rief Atoxaiku und starrte auf den Kopf des Tänzers. Der tanzte jetzt mit feuriger Anmut. Der Schatten im Zimmer blähte sich auf wie eine Sturmwolke. Der Tänzer schien aufzuleben, aber sein Gesicht, eingerahmt vom weißen Tuch, war hart und unbeweglich. Jedoch mit der linken Hand schwenkte er das rote Tuch, als sei es ein rohes Stück Fleisch, das er loswerden wollte. Sein Kopfputz schaukelte im Takt mit all den blitzenden Spiegelchen und unterstrich den Rhythmus des Tanzes. Lurucha beugte das Gesicht tief über die Harfe. Woher kam diese Musik, die aufquoll und erblühte? Nicht aus den Saiten, nicht aus dem Holz. »Ja, ich komme schon«, rief mit starker Stimme der Tänzer. Aber die letzten Silben klangen rau und krächzend, wie aus dem Munde eines Papageis. Ein Bein versagte den Dienst. »Der Vamani ist da, sei nur ruhig«, flüsterte die Frau des Tänzers, als sie bemerkte, dass die jüngere Tochter zu zittern anfing. Der Harfenspieler ging über zur Melodie des Waktai, des Tanzes, den man den Kampf nennt. Rasunjiti ließ sein Scherininstrument in höheren Tönen erklingen. Er hob es den Sonnenstrahlen entgegen, die höher geklettert waren. Der Tänzer konnte sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Sein Gesichtsausdruck aber blieb gleich unbeweglich. Die Augen waren tief eingesunken. Er brachte es noch fertig, sich auf dem gesunden Bein zu drehen. Jetzt verloren seine Augen den teilnahmslosen Ausdruck. Vorher hatten sie in unwirkliche Fernen geblickt. Jetzt richteten sie sich beinahe jubilierend auf seine ältere Tochter. »Der Gott wächst, er wird das Pferd töten«, rief er aus. Sein Mund war völlig trocken. Die Zunge bewegte sich, als zerteile sie eine dicke Staubschicht. »Lurucha, Patron, Sohn, der Vamani sagt mir, du seist aus weißem Mais. Aus deiner Brust erklingt die Melodie, aus meinem Kopf auch.« Der Tänzer stürzte zu Boden. Er konnte sich zum Sitzen aufrichten. Sein Instrument ließ er weiter erklingen. Das zweite Bein war gelähmt. Mit der linken Hand schüttelte er das rote Tuch. Es flatterte wie in den Monaten der starken Winde die roten Fähnchen, die man aus den Häusern heraushängt, wo es jungen Maiswein gibt. Lurucha, der den Tänzer nicht anzusehen schien, spielte nun Yavarmayu, den Tanz, der Fluss aus Blut bedeutet. Es ist dies der Schlusstanz bei allen Indio-Festen. Die kleine Gruppe der Zuschauer verhielt sich vollkommen still. Man hörte keine Geräusche im Hof, auch nicht von den entferntesten Feldern. Die Hühner und Meerschweinchen wussten sie, was vor sich ging, was dieser Abschied bedeutete. Die ältere Tochter des Tänzers ging ganz langsam auf die Veranda hinaus. Sie trug eins der großen Bündel bunter Maiskolben herbei. Sie legte das Bündel auf den Fußboden. Ein Meerschweinchen wagte sich aus seinem Loch. Es war ein Männchen mit grausem Fell. Seine rötlichen Augen beobachteten einen Augenblick lang die Menschen. Dann lief es in ein anderes Loch hinein und pfiff, bevor es verschwand. Rasunjiti sah das kleine Tier. Er raffte sich auf, um dem langsamen Rhythmus zu folgen. Langsam, wie die Strömung eines trüben, schlammigen Flusses, spielten Lurucha und Don Pasqual diesen Tanz Yavar Mayu. Lurucha verzögerte den wilden Rhythmus. Es war immer noch der Yavar Mayu, aber gedehnt gespielt, mit ganz tiefen Tönen. Ja, eben wie ein großer Strom, der vom ersten Regen angeschwollen ist. Wie ein Fluss zwischen Urwäldern, der schleichend dahinfließt, unter der Last der Sonne, der Staub und Schlamm mit sich führt, tote Tiere, entwurzelte Bäume, die ihn in seinem Lauf hemmen. Zwischen niedrigen Hügeln, die dunkel vom Urwald sind, zieht solch ein Fluss dahin. Anders die Flüsse des Hochgebirges, die vorwärts stürzen, hinabspringen ins klare Licht. Kein Wald befleckt sie, und die Felsen der Abgründe gewähren ihnen Schweigen. Rasunjiti begleitete mit Kopf- und Schereninstrument den schweren Rhythmus des Tanzes. Der Arm, mit dem er das Tuch geschwenkt hatte, starb ab, knickte ein und fiel an seiner Seite herab, ohne dass der Mann ihn mehr in der Gewalt hatte. Nun bewegte Rasunjiti nur noch die Schultern. »Der Vamani schlägt die Flügel über seiner Stirn«, rief Atok Saiku. »Außer dir kann das niemand mehr sehen«, dachte die Frau. »Ich sehe nichts.« Lurucha beschleunigte den Rhythmus des Yavar Mayu etwas. Es war, als läuteten dunkle Glocken. Der Harfenspieler strengte sich nicht mehr an, mit dem Metallnagel über die Kupfersaiten zu laufen. Er zupfte an den dicken, dumpfen Darmsaiten. Man hörte dadurch die Geigentöne deutlicher. Die jüngere Tochter hatte plötzlich das Bedürfnis zu singen. Sie war aufgeregt, aber wie auch all die anderen, in tiefem Ernst. Sie wollte singen, weil sie sah, dass die Finger ihres Vaters, die noch das Schereninstrument bedienten, an Kraft verloren und zu erstarren schienen. Das Sonnenlicht hatte sich fast bis zum Dach geflüchtet. Der Vater schlug jetzt das Instrument, indem er es im schweren Schatten des Fußbodens drehte. Atok Saiko entfernte sich ein wenig von den Musikern. Die Frau des Tänzers trat einen halben Schritt aus der Reihe vor, die sie mit ihren Töchtern bildete. Die anderen Indios verharrten stumm und regungslos. Was würde nun geschehen? Hatte niemand befohlen, dass sie hinausgehen sollten? »Der Vamani kauert jetzt auf Rasunjitis Herzen«, rief Atok Saiko aus und beobachtete den Tänzer scharf. Rasunjiti ließ das Instrument fallen. Er bewegte weiter Kopf und Augen. Der Harfenspieler änderte wieder die Melodie. Er spielte nun den Iyapa Vivon, das heißt »An der Grenze des Lichtstrahls«. Er spielte nur auf den Metallsaiten. Der Rhythmus war wie ein Wasserfall. Die Geige konnte ihm nicht mehr folgen. Don Pasqual nahm die gleiche Haltung ein wie das Publikum, unbeweglich. Bogen und Geige in den Händen. Rasunjiti bewegte die Augen im Takt, er verdrehte sie. Das Weiße im Auge schien leuchtender zu werden. Es war in keiner Weise schreckenerregend. Die jüngere Tochter hatte immer noch den drängenden Wunsch zu singen. So wie sie singen musste, wenn sie unten am großen Fluss war, zwischen den duftenden Blütenrispen des Ginsters, der an beiden Ufern wucherte. Jedoch jetzt war der Drang zu singen zwar gleich stark, nur von anderer Beschaffenheit. Sehr lange währte der Iyapa Vivon. Lurucha wechselte dauernd die Melodie, nicht aber den Rhythmus. Jetzt endlich blickte er auf den Meister. Die tanzende Flamme, die aus den Kupferseiten seiner Harfe loderte, folgte wie ein Schatten den immer unbestimmter werdenden Bewegungen der Augen des Tänzers. Lurucha schien wirklich aus weißem Mais zu sein, wie es die Botschaft des Vamani war. Die Augen des sterbenden Tänzers, die Harfe, die Finger des Spielers bildeten eine Einheit. Die Musik ließ die schwarzen Ameisen anhalten, die im letzten Sonnenstrahl am Fenster entlang wanderten. Manchmal hält die Welt in einer bewegungslosen Stille an, die nur wenige bemerken. Diesmal war es wegen der Harfe des meisterhaften Spielers, der den großen Tänzer ein Leben lang begleitet hatte, durch hunderte von Dörfern, unter tausenden von Felsen und Sonnenzelten. Rasuniti schloss die Augen für immer. Sein Körper schien riesengroß. Das Einzige, was ihn beleuchtete, war der Kopfputz mit all seinen Spiegeln. Atok Saiku sprang zu dem Toten. Neben ihm, in diesem Augenblick, übernahm er dessen Würde, indem er zu tanzen begann. Er spielte auf dem Scheren-Instrument des Meisters, das blitzte und funkelte. Seine Füße flogen über den Boden. Alle bewunderten ihn. Lurucha spielte den Lucero Kanchi, den Tanz der funkelnden Sterne. Dann Alpavakai, das Krähen des Hahns. Es sind dies die Tänze, mit denen nach Mitternacht begonnen wird. Der Vamani ist da. Er sitzt auf meinem Kopf, auf meiner Brust, rief der neue Tänzer aus. Niemand rührte sich. Da war er, der Vater Rasuniti, wieder auferstanden. Mit Sehnen wie ein zartes Tier der Wildnis. Mit dem Feuer des Vamani, der in jahrhundertelanger Bewegung mit den Flügeln schlug. Lurucha spielte schwierige, sehr feierliche und sehr lebhafte Rhythmen. Atok Saiku folgte mühelos den Melodien, erhob seine Beine, Arme, schwenkte das rote Tuch, bewegte die Spiegel, den Kopfputz. Es war alles, wie es sein sollte. Keiner flog so dahin wie dieser junge Tänzer. Ein neugeborener Tänzer. Es ist genug, sagte Lurucha, es ist gut. Vamani zufrieden, da ist er auf deinem Haupt. Das Weiß der Schultern glitzert wie die Sonne im Mittag auf Schnee. Ich sehe nichts, sagte die Frau des Tänzers. Morgen, wenn die Sonne untergeht, begraben wir unseren Vater Rasuniti. Er ist nicht tot, ei, ei, ei, schrie die jüngere Tochter. Nicht tot, da ist er. Er tanzt doch. Lurucha blickte das Mädchen forschend an. Er näherte sich ihr schwankend, als habe er zu viel Zuckerrohrschnaps getrunken. Kondor braucht Taube, Taube braucht Kondor. Tänzer stirbt nie, murmelte er. Für Tänzer weint kein Auge. Vamani bleibt Vamani. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. In unserer Reihe Die Sonnabendstory hörten Sie Hans Petsch mit der Geschichte Der Tod des Rasuniti von José María Aguerdas.